1. Zu dieser Zeit erkrankt König Hiskiashwar und war dem Tod nahe. Daraufhin kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und überbracht ihm Jahwes Botschaft, ordne den Angelegenheiten, denn du wirst sterben und dich nicht erholen. 2. Hiskia wante sich daraufhin zur Wanden betit zu Jahwe. 3. A sprach, back, Jahwe, erinnere dich bitte daran, das ich dir stets true und mit or frichtigem hasen gedient und getten habe, was dir gefault. Danach brach Hiskia in heftiges Weinen aus 4. Daraufhin erging das Wort Jahwes und Jesaja y fault. 5. Gehr und sage Hiskia, so spricht Jahwe, der Gott deines Vorfahren David, ich habe dein Gebet gehört und dein Tränen gesehen. Dieschalb wird ich deinem Leben 15 weitere Jahre hinzufügen. 6. Zu dem Wort ich dich und die Stadt aus der Hand des Assyrischen Königs befreien und die Stadt beschützen. 7. Die Soul dir als Einzeichen von Jahwe dienen, das sein Versprechen erfüllen wird. 8. Ich werde den Schatten auf der Sonnenuhr des Ahas am Zenstufen zurückgehen lassen, die bereits hinabgestiegen ist. Und tatsächlich ging der Schatten auf der Sonnenuhr am die Zenstufen zurück. 9. Dies ist ein Schriftstück von Hiskia, dem König von Juda, verfus nach seiner Krankheit und Jinsung. 10. Ich dacht, mitten in meinen Jahren muss ich durch die Tor des Totenreichs gehen und werd am den Rest meiner Lebenszeit betrügen. 11. Ich sagt mir, ich werd ja, den Herrn, nicht mehr im Land der Lebenden sehen, noch werd ich Menschen unter den Bewohnern des Totenreichs erblicken. 12. Mein Behausung wird wie ein Hirtenzelt abgebaut und von mir entfernt. Wie ein Weber habe ich mein Leben aufgerollt, erschneidet mir vom Faden ab. Ich der Tag zur Nacht wird, bindest du mein Leben. 13. Ich schrie im Hilf, denn bis zum Morgen zum Amtid wie ein Lo al mein Nocken. Ich die Nacht dem Tage fault, magst du es aus mit mir. 14. Ich switchet wie ein Schwalb oder ein Kranich, ich Goethe wie ein Torb. Mein Organ blickten Tränenreich zum Himmel, warend ich rief, Jahwe, ich bin bedrängt, steh mir bei. 15. Was soll ich sagen, nachdem zu mir gesprochen und es ausgeführt hat? Ich werd all mein Jahr in Ruhe verbringen, trotz der früheren Bitterkeit meiner Seel. 16. O Herr, durch dein Wort lebt der Mensch, und darin liegt das Leben meines Geistes. Du wirst mich heilen und mich wieder aufbauen lassen. 17. Wahrlich, zu meinem Heil wieder für mir groß Bitterkeit. Doch du hast mein Leben vor der Grube der Vernichtung bewahrt, denn du hast all mein Sünden hinter dich geworfen. 18. Denn das Totenreich dank dir nicht, der Tod preist dich nicht, und Jean, die in die Grube hinabsteigen, erwarten dein Treue nicht. 19. Ner der Lebend, ja der Lebend, dank dir, so ich is hute Tuesday. Der Vater wird seinen Sohnen dein Treue verkünden. 20. Jahwe ist beret, mir zu helfen. Dieschalb wollen wir all unser Lebenstage im Tempel Jahwes auf seinen Instrumenten spielen. 21. Daraufhin befahl Jesaja, einen Fegenbrei zu holen und in auf das Geschwür aufzutragen, damit Hiskia genieße. 22. Hiskia fragte daraufhin, was ist das Sachen darf, das ich wieder in den Tempel Jahwes gehen word.